ihn aber abzusägen, sondern die Devise war, es zu unterwerfen und benutzen. Komme ich auch noch dazu. Die Russen hatten von dem nichts mehr. Die hatten die zaristischen Berufsoffiziere verjagt. Bei den Russen hat ein Durchschnittsmajor das militärische Wissen eines deutschen Feldwebels gehabt. Und noch was kam dazu. Der deutsche Geheimdienst hat die russische Armee, was die Offiziere anging, die Berufsoffiziere, mit einem Coup ganz entscheidend ausgedünnt. Ihr werdet alle die Tukhaschewski-Affäre kennen. Das war noch vor Kriegsausbruch. Da gab es diesen sehr einflussreichen Marschall Tukhaschewski, der hauptsächlich die sibirische Armee befehligt hat. Und wir wissen ja auch, dass während der Weimarer Zeit die Deutschen mit den Russen zusammen, kann man sagen, richtig wenig eine Waffenbrüderschaft hatten, die illegal war. Alles, was uns verboten war, ist ja in der Sowjetunion gemacht und geprobt worden. Und diese Luftflotte, die wir in Spanien eingesetzt haben, hätten wir nicht einsetzen können, wenn unsere Schwarze Reichswehr nicht in Kasachstan bei der Sowjetunion ihre Piloten hätte ausbilden können. Unsere Panzerfahrer und Panzerschützen sind in Kasachstan ausgebildet worden, in der Sowjetunion. Zur Reichswehrzeit, in der Schwarzen Reichswehr, das war ja ganz geheim, das waren Freiwillige, so ähnlich ist das heute in der Ukraine. Da sind Russen, die sich offiziell aus der Armee entlassen lassen, um dann in diese Armee der Neurussen als Freiwillige einzutreten. Bei der Schwarzen Reichswehr war es so, die Offiziere sind einzeln angesprochen worden, die mussten offiziell aus der Reichswehr austreten, sind im Zweireiher Zivilanzug in die Sowjetunion gereist und haben dort die ganz geheim ihre militärischen Übungen durchgeführt. So, jetzt Tukhaschewski-Affäre. Ich habe das deswegen gesagt, weil damit klar wird, dass eine militärische Zusammenarbeit und Kontakte, gute Kontakte mit den deutschen Militärs, mit der Reichswehr hauptsächlich da war. Und dann hat man die Sowjetarmee schwer beschädigt, indem man mit gefälschten, sieht man wieder, wie die Geheimdienste arbeiten, diesmal war es unserer, mit gefälschten Dokumenten den Tukhaschewski, der mit den Deutschen zusammengearbeitet hat, aber vollkommen legal und auch ganz international russisch war. Und dann hat man gefälschte Dokumente den Sowjets untergejubelt, aus denen hervorgehen sollte, dass der Tukhaschewski ein Verräter ist und sozusagen mit den Deutschen so Zusammenarbeit gegen die Sowjetunion, was nicht der Fall war. Und das hat Stalin zum Anlass genommen und hat rigoros alles, was verdächtig war und vor allen Dingen, was Tukhaschewski freundlich war, nochmal abgeräumt. Und kurze Zeit später kam es dann zum Krieg mit der Sowjetunion und dann hatten sie, wie gesagt, kaum noch brauchbare Offiziere, die den ganzen Apparat lenken konnten. Gut, das war jetzt der Krieg. Also halten wir nochmal fest, auch die Sowjetunion hat für ihre Verhältnisse und gemessen an der ganz trostlosen Ausgangslage, die vielleicht noch schlimmer war als die Ausgangslage im Deutschen Reich in der Weimarer Zeit, auch ein gewaltiges Wirtschaftswunder produziert. Und modernsten Truppen gab es zum Beispiel Fallschirmtruppe, hat das schon gehabt, die Russen haben das gehabt. Aber wenn man mal vom Krieg jetzt mal weg. Bei den Russen war es auch so, bis zum Schluss, solange die Sowjetunion existiert hat, war die Grundlinie, die Wirtschaft, die ja staatlich war, die Wirtschaft hat sich der sowjetischen Politik unterzogen. Wenn exportiert wurde, natürlich haben die auch Rüstungsgüter dann exportiert, das war ja auch, sagen wir mal, kapitalistisches Prinzip, die haben auch Geld damit verdient, auch Devisen reingeholt, aber eben nur dort, wo es politisch opportun war, nicht einfach so. Das heißt, prinzipiell Abweichungen, immer Überschneidungen, aber prinzipiell dominierte das politische Prinzip und die staatliche Industrie war ja einfach, weil sie das ja selber lenken konnten, wie viel produziert, was produziert wird, wohin das dann geht, wie viel man behält, ob man aufrüstet oder nicht. Und noch ein entscheidender Punkt kommt dazu, die Russen haben eben nicht die fremden Investoren gehabt. Die haben es natürlich sehr viel schwerer gehabt. Das ist doch leicht, wenn in ein am Boden liegendes Land fremde Investoren kommen, bringen mal Milliarden mit und kaufen sich ein. Und scheinbar blüht alles auf. Das ist aber nur eine Sumpfblüte und vor allen Dingen die Frage, stellen sich die Leute dann nicht? Die haben ihre Arbeit, die haben ihr Auskommen. Das ist ja für die Leute immer das Entscheidende. Aber der Staat hat die eigentlichen Gewinne von der Industrie nicht. Und das war bei den Russen eben anders und in der DDR später auch. Da komme ich auch noch dazu. Das heißt, die Russen hatten den Nachteil, dass sie zunächst erstmal alles eliminiert haben, wovon sie noch hätten leben können, versorgungsmäßig. Das haben sie zerstört aus ideologischen Gründen. Dann haben sie neu aufbauen müssen und dann haben sie auch noch ein paar Jahre Bürgerkrieg führen müssen gegen die Kolchak-Truppen und gegen die tschechische Legion und was weiß ich alles, das muss man auch noch mal sehen. Und dann haben sie erstmal die Schwerindustrie schmerzhaft schwierig aufgebaut und dann die Infrastruktur und dann haben sie ihre Armee aufbauen müssen und modernisieren müssen, bis sie dann eine entsprechende Wirtschaftsmacht hatten und natürlich dann in der Nachkriegszeit, nachdem sie dann gerade so auf die letzte Minute noch unter den Siegern waren, oder kann man auch sagen, entscheidend den Sieg errungen haben, konnten sie sich natürlich auch wieder ein bisschen sanieren, indem sie ihre Satellitenstaaten herangezogen haben. Auch das gehört nachher in die Sparte Volkswirtschaft der DDR mit hinein. Also wie gesagt, wir hatten einen Wirtschaftswunder, der hat Nachteile, und sie hat aber den Vorteil, erstens mal, dass sie von oben her bestimmen konnten, keinen Mist produzieren, alles nur haltbar, alles Normen, alles muss irgendwo hinpassen, alles gleich, egal wo es, ob in Sibirien produziert oder in der Ukraine, dann muss alles passen, kann man immer wieder verwenden, kann man austauschen. Und sie hatten keine fremden Investitoren, Investitionen, die ihnen die Gewinne abgezogen haben. Jetzt kommen wir zu den Nationalsozialisten, zum Dritten Reich. Die Nationalsozialisten haben die Macht übernommen und haben ja eigentlich ihre eigene Gefolgschaft mitgebracht, die die neue Regierung gestützt hat. Diese Streitmacht, diese SA, diese politischen Soldaten, die eigentlich nie bewaffnet waren, war ja eine unbewaffnete Organisation, eine Politorganisation, die haben freilich auch ihre Schießübungen und so weiter gemacht, aber grundsätzlich waren die SA nicht bewaffnet. Natürlich waren sie militärisch trainiert und hätten natürlich von einer Minute auf die andere auch bewaffnet werden können. Und ein großer Teil der Nationalsozialisten hat eigentlich davon geträumt, wenn sie mal die Macht übernehmen, dass dann auch die alte Armee der Monokelträgeroffiziere, dass die dann sozusagen ein Auslaufmodell wird, vielleicht war übernommen, aber diese Armee kommt weg und aus der SA, das ist dann der Grundstock einer nationalsozialistischen Volksarmee. Ist irgendwie logisch. Nationalsozialisten erkämpfen die Macht. Diese politischen Soldaten haben die Macht auf der Straße erkämpft. Jetzt sind sie dazu da, den Machtapparat, der neu an die Macht gekommen ist, zu stützen. Die hätte keinen aus dem Hemd stoßen können. Konnten tun, was sie wollten. Und sie waren nicht mehr wegwählbar erstmal. Und konnten einfach bestimmen. Sie hatten keine Opposition mehr, die jetzt da irgendwo behindern konnte und nachkleckern und das nicht und darüber noch beraten. Wie zum Beispiel im alten Kaiserreich hat es das ja alle noch gegeben, als das Flottenprogramm aufgelegt worden ist, hat es eine starke Opposition gegeben im Reichstag. Das wollten sehr viele nicht. Da musste dann schon ziemlich hartnäckig durchgesetzt werden. Bei den Nationalsozialisten gab es die Opposition nicht mehr. Wenn da von der Regierung bestimmt worden ist, wir bauen jetzt ein Kriegsschiff wie die Bismarck, dann ist es halt gebaut worden. Das war der Vorteil. Und ein ganz entscheidender, das war jetzt bei der Armee, die SA war natürlich angesäuert. Die haben sich um die Früchte ihrer Anstrengungen betrogen gesehen. Und das ist heute noch eine Frage, die keiner richtig beurteilen kann, weil wir alle nicht dabei waren. Wollte er nun tatsächlich putschen, der Röhm, der Führer der SA, oder wollte er es nicht? Ich kann mir gut vorstellen, dass er es wollte. Zumindest sind solche Gespräche geführt worden und ist gemault worden und opponiert worden. So nach dem Motto, was will er denn der Führer? Was wäre denn ohne meine SA? Und das sage ich auch nur ganz nebenbei, dass die SA so schlagkräftig war. Auch das war eine ganz andere Situation, wie jetzt nach dem Krieg ist sowas gar nicht denkbar. Weil ja damals, auch das war ganz anders wie nach dem Zweiten Krieg. Unsere Armee hat sich zurückgezogen. Wir haben die Kriegsschuld auf uns nehmen müssen. Aber wir haben keine Gefangenen bei den anderen Völkern lassen müssen. Es gab keine Gefangenen mehr auf beiden Seiten. Das wurde ausgetauscht. Das war ein Bestandteil des Vertrages. Das heißt also, die jungen Soldaten, die auch nicht so viele Jahre wie unsere, noch nach dem Krieg in den Gefangenenlagern ruiniert worden sind, seelisch, körperlich und so weiter. Das war nicht der Fall. Die ganzen jungen Frontsoldaten sind zurückgeströmt in die Heimat. Die einen haben die Schnauze voll gehabt, auch zu Recht. Die haben gesagt, wir sind gerade dem Tod nochmal von der Schippe gesprungen. Die haben ja manchmal nur solche Kampfregimenter, die haben ja manchmal nur ein paar Wochen statistisch gesehen Überlebenschance gehabt. Und da wird auch verständlich, dass die natürlich dann zu den Marxisten übergelaufen sind. Das habe ich früher nie verstanden. Für mich war das eben einfach auch ein Durchstoß, ein Verrat, lange Zeit. Und ich habe das nicht verstanden, dass man dann der Armee in den Rücken fällt und dann hier noch eine Revolution macht. Sehe ich heute anders, weil das war so grauenvoll, was man mit dieser jungen Generation gemacht hat. So rücksichtslos von den adligen Generälen, die sie da verheizt haben. Also auf eine barbarische Art und Weise, eine Massenschlechterei, ganz grausam, das kann man verstehen. Nur die Situation war die, wie gesagt, die einen hatten eine Schnauze voll, haben gesagt, das wollen wir nicht mehr haben, wir gehen jetzt zur Rotfront und haben dann solche Sachen. In Berlin sind sie tätig geworden und der Thälmann hat eine große Rolle gespielt. Und in München hat der Eisner eine Räterepublik aufgerufen, also ein Riesendurcheinander. Und auf der anderen Seite waren eben die, die nicht aufgeben wollten, die Konservativen, die zum Teil Kaiser treu waren, die haben die Freikorps bevölkert. Und natürlich auch die Nationalsozialisten, die auch nie klargekommen sind mit dem Versailler Vertrag. Aber die Spannungen waren da. Nicht umsonst heißt es in den Liefern der Nationalsozialisten, Kameraden, die Rotfront und Reaktion erschossen, marschieren im Geiste mit uns mit. Wer hat denn die Nationalsozialisten erschossen in München an dem Siegestor ist es, glaube ich. Das war die Bayerische Landpolizei auf Befehl der Konservativen. Die haben in die demonstrierenden, anmarschierenden, unbewaffneten Nationalsozialisten hineingeschossen und deren erste Märtyrer geschaffen. Das heißt, das war gar nicht so einfach. Und es war aber ein sehr vernünftiger Schachzug. Ganz einfach, so wie nach dem 30-jährigen Krieg, als sie dann nach 30 Jahren endlich mal begriffen hatten, dass sie einfach mal Tabula Rasa machen müssen und diese ewigen nachtragenden Feindschaften ad acta legen müssen, weil sonst gar nichts mehr wird. Und dann haben sie einfach sozusagen paktiert mit der Reichswehr, haben die Reichswehr als alleinigen Hoheitsträger des Heeres anerkannt, die Reichswehr auch aufgerüstet, da waren die zufrieden, haben ihre Posten behalten und haben eben die SA nicht zur Volksarmee gemacht. Und die SA war so schlagkräftig, wollte ich auch immer sagen, zum Beispiel der Röhm, der war ja Hauptmann einer Minenwerfer, hat man gesagt, einer Granatwerferkompanie, Kompanie bezählt, ein Kriegsschlag, es hat 120 Mann. Und diese aus dem Ersten Weltkrieg zurückgeflutete Granatwerferkompanie, die ist fast vollzählig gleich, hat sich dem Röhm zur Verfügung gestellt. Die haben also so viele junge Soldaten gehabt, die auf der Straße standen, die sich nur entscheiden hatten, ob sie nur dahin oder dorthin gehören. Aber das war nach dem Zweiten Krieg alles ganz anders. Da hat man ja die Leute in den Gefangenenlagern jahrelang gelassen. Gab es ja gar keine jungen Männer mehr und dann hat sie tröpfelweise als Ruinen dann wieder zurück nach Deutschland entlassen, wenn man sie nicht gleich dort hat verrecken lassen. Aber eine andere Situation. Und das Entscheidende war, jetzt komme ich auf den Punkt, dass die Nationalsozialisten auch jetzt, was die Industrie betrifft, einmal was die Armee betrifft, aber auch die Industrie, dass sie die Industrie nicht enteignet haben. Sie haben die Industrie benutzt. Man sagt immer, ja, die Nationalsozialisten haben sich von der Industrie kaufen lassen. Sicher, die haben sich gegenseitig hofiert. Keiner wusste so richtig, wer nun übrig bleibt. Da hat man mal vorsichtshalber gesellschaftliche Kontakte gepflegt. Hinter dem Rücken über die Nationalsozialisten, Sozialist, Arbeiter, Arbeiterpartei, das kann doch nicht sein, über die Nase gerümpft. Aber man hat sich nach der Decke gestreckt und hat mit den Wölfen geheult und mit der Zeit gemerkt, dass sie doch gar nicht so schlecht fahren, weil nämlich die deutschen Industriellen, als es dann lief, festgestellt haben, dass sie einen ganz gefährlichen Gefahrenpunkt für jeden Unternehmer, eine große Risikoquelle weg hatten. Sie hatten nämlich sozusagen die Konkurrenz vom Halse. Das muss man auch noch ein bisschen weiter erklären. Da könnte man ja sagen, jeder Produzent hat ja irgendwen als Konkurrent. Und das war eine der Leistungen, die man verstehen muss, der Nationalsozialisten, dass sie dafür gesorgt haben, dass die deutsche Industrie so gute wie keine Konkurrenz mehr hatte. Erkläre ich auch noch. Zum Schluss waren sie alle zufrieden. Das hat auch der Sebastian Haffner geschrieben. Die ersten Jahre bis 37, ja sogar bis 39 waren, wie er schreibt, die guten Nazi-Jahre. Ich verwende das Wort Nazi nicht gerne. Es waren die guten Reiche des Dritten, die guten Jahre des Dritten Reiches. Und danach, meint er, kamen dann die Bösen, das war halt der Krieg, und mit allem, was dann im Kielwasser der Kriegsereignisse da auch noch gekommen ist. Bleiben wir erstmal bei den guten Jahren. Die musste man ja erstmal bewerkstelligen. Wie macht man das? Zunächst hat man einen Pluspunkt. Der innere Streit war beendet. Nach der Machtübernahme sind sehr viele von diesen Thälmann-Bataillonen und Kommunisten und auch kirchlicher Widerstand, der ist ein extra Thema, wieso es einen kirchlichen Widerstand gegeben hat, denn im Großen und Ganzen hat sich ja die katholische Kirche mit den Nationalsozialisten sehr gut geeinigt, mit dem bekannten Konkordat. Der Widerstand war wieder ganz was anderes, ist aber jetzt nicht unser Thema. Auf jeden Fall hat man alles beruhigt und selbst der Sebastian Haffner schreibt, in dieser Zeit, den ersten 7 Jahren, sind mehr Leute aus dem KZ entlassen worden, als eingeliefert worden. Und wir haben hier neulich einen Mann dabei gehabt beim Hoffest, der mir erzählt hat, dass sein Vater in München, in Dachau, im KZ war, nach der Machtübernahme. Und ich wusste nicht viel über den, dann habe ich ihn gefragt, als was, kirchlicher Widerstand oder was, hat er gesagt, nein, mein Vater war Kommunist. Und sage ich, was ist passiert? Sagt er, ja, der ist nach kurzer Zeit entlassen worden. Und dann sage ich, was ist dann passiert? Sagt er, eigentlich gar nichts, der ist nach Hause gekommen und er braucht dann nicht mal am Krieg teilnehmen, wahrscheinlich haben sie ihn immer mal ein bisschen beobachtet, aber kein Mensch hat ihm mehr was getan. Das muss man auch mal zur Kenntnis nehmen. Also ich will damit nur sagen, die Lage hat sich beruhigt. Auch, wir hatten ja auch, ähnlich wie heute, wir hatten ja eine ganz grandiose Kriminalität in Deutschland, die durch die Not hervorgerufen war. Die Straßen waren ja unsicher. Da sind ja heute Viertel, wo man schon sagt, die sind nicht mehr begehbar. Das war ja Dreck dagegen, wie das damals war. Die Not hat eine ungeheure Kriminalität mit sich gebracht. Und dann haben die Nationalsozialisten, auch um erstmal Ordnung zu schaffen, haben sie rein statistisch Listen erstellt von allen als kriminell, berufskriminell bekannten Personen und haben die über Nacht geholt und haben sie alle erstmal eingesperrt ins KZ. Und zwar nach dem Kriterium, sie haben geschaut, nicht mal so sehr, wie die Straftat war, sondern die Mehrfachtäter. Auch Kleinkriminelle, wenn der 20 Mal einen Ladendiebstahl gemacht hat oder Taschendiebstahl oder Einbruch oder vielleicht auch noch weniger wie 20 Mal, dann war der eben einfach unbelehrbar professionell. Und dann hat man ihn erst einmal von der Gesellschaft weggeräumt, auf Nummer sicher, dass diese Kriminalität auf den Straßen aufhörte. Und da mussten die da arbeiten und der Spruch wird heute immer verhöhnt angebracht. Arbeit macht frei. Das war in der Tat so, die mussten arbeiten und haben auch eine Chance gehabt, sich zu resozialisieren und auch entlassen zu werden. Und noch was muss ich sagen, ich rede jetzt zum Beispiel von Dachau, worüber ich sehr viel weiß. Dachau, Flossenbürg, da kann man mich jetzt schimpfen, das wird man auch tun. Aber die Umstände, die dort herrschten, die waren um ein vieles menschlicher als in den normalen Gefängnissen. Und zwar aus folgendem Grunde, weil das ein Barackenlager war, wo die Leute gearbeitet haben, hier im Gefängnis wird gearbeitet, dort auch, aber die Baracken waren offen und die konnten sich gegenseitig in ihrer Freizeit besuchen, Kontakte knüpfen, Gesellschaft gründen. Und irgendwann war halt dann vielleicht mal Zapfenstreich, Einschluss. Aber in einem normalen Gefängnis, auch in unserem Gefängnis, da bist du halt immer eingeschlossen. Und da gibt's halt am Tag eine Stunde Hofgang. Und das reicht nicht, um einen Menschen sozusagen auch zu resozialisieren. Da legt ja heute hier gar keiner Wert auf. Aber Gefängnis ist auch nochmal ein Thema, was wir uns vorknüpfen müssen. Es ist jetzt nicht mein Thema. Also, das sind jetzt noch ein paar Sachen, die ich jetzt geschildert habe, nur um mal zu zeigen, man hat erstmal die Kriminalität vielleicht auch mit ein paar Ungerechtigkeiten verbunden. Vom Adolf ist zum Beispiel folgende Geschichte verbürgt. Ein Parteigenosse hat in einem Gespräch, mal zu Gespräch zu ihm gesagt, also mein Führer, dass da in Bad Wietze, da sind aber auch ein paar mit über die Klinge gesprungen, die, wo ich von denen ich weiß, da war dabei, da wusste ich, dass die eigentlich treue Gefolgsleute sind. Und die sind über die Klinge gesprungen. Warum? Und dann hat er gesagt, wenn ich eine Eiterbeule rausschneide, dann muss ich noch ein bisschen von dem gesunden Außenraum auch noch mit wegschneiden. Weil wenn ich das nicht mache, dann wird die Wunde wieder brandig. So ungefähr. Ist vielleicht jetzt, kann man sagen, ist Zynismus. Ich sage ja nur, was gesprochen wurde und wie man das gesehen hat. Ich will natürlich sagen, da sind auch Ungerechtigkeiten passiert und es war auch nicht rechtsstaatlich. Bloß darüber regen sich die wenigsten auf, weil das waren ja SA-Leute, irgendwie ist ja nicht schade. Aber eigentlich war es nicht in Ordnung, mit der SS dort aufzutauchen und die dann abzuholen und dann sozusagen zu erschießen und den Plötzensee oder wo das gewesen ist, an Fleischerhaken. Das war nicht Plötzensee, das war irgendwo in München, an Fleischerhaken zu hängen. Plötzensee sind dann die anderen umgebracht worden, die Stauffenberg-Genossen. So, aber es war Ruhe. Und wenn man so andere Revolutionen betrachtet, die wir nun täglich sehen, die wesentlich grausamer sind, blutiger, ungerechter sind, war das eigentlich, hat sich das eigentlich noch in Grenzen gehalten. Deutschland war erst einmal mit diesen Maßnahmen befriedet. Ja. Und dann hat man die Wirtschaft nicht enteignet und verstaatlicht, sondern man hat sie den eigenen Zielen unterworfen. Und zwar auf eine Art, dass die gerne mitgespielt haben. Die wollten ja auch noch ihr Zeug behalten, sie wollten produzieren und sie waren froh, wenn sie wieder was zu tun kriegten und wenn ihnen die Konkurrenz vom Leibe gehalten. Und da komme ich noch drauf, wie sie das gemacht haben, dass sie plötzlich keine Konkurrenz mehr hatten. Und unsere Antifa, unsere kommunistischen Akteure, die haben immer noch so ein bisschen diese sowjetische, wie soll ich mal sagen, sowjetische Vorstellung im Kopf. Das sind alles Faschisten. Die Nazis sind auch Faschisten und bei denen sind alle Faschisten, da sind auch die Studenten Faschisten. Und die Nazis waren Faschisten. Beweis, sie haben ja die Großindustrie nicht kaputt gemacht. Also waren sie Faschisten. Sie haben sich Nationalsozialisten genannt, aber der Beweis, dass die Industrie noch intakt war und vorhanden war und nie enteignet worden ist, war für die der Beweis, dass sie die Steigbügelhalter der Großindustrie waren. Das ist umgekehrt, war, dass sie nicht die Steigbügelhalter waren, dass sie sehr schnell den Hut aufgesetzt haben und die Industriellen beherrscht haben. Das haben sie nicht erkannt, das wollen sie nicht erkennen. Und überhaupt, diese dauernde Bezeichnung Faschisten ist vollkommen unzutreffend. Es war auch ein anderes Thema, will ich aber nur streifen. Woher kommt das? Muss ja irgendwo herkommen. Und das kommt daher, weil die Deutschen, wie ich eingangs sagte, mit der Legion Condor an der Seite der italienischen Faschisten, der Mussolini-Seite, waren ja wirklich Faschisten, in den Spanischen Bürgerkrieg eingetreten sind. Und auf der anderen Seite waren die sogenannten Demokraten, die Republikaner. Und auf deren Seite hat natürlich ein Riesenkontingent internationaler Kommunisten gekämpft. Aus der Sowjetunion. Und ich glaube, Thälmann war auch im Spanischen Bürgerkrieg und die haben auf der anderen Seite gegen Franco gekämpft. Und für die waren natürlich auf der anderen Seite, es waren die Faschisten, die Franco-Faschisten und die italienischen Faschisten und die Deutschen waren auch dabei, also sind sie auch Faschisten. Daher kommt diese blödsinnige Einteilung Faschist. So. Also, die Reichsregierung hat nicht gemacht, was die Sowjetunion gemacht hat. Den Fehler nicht gemacht, hat sie erstmal den Ast, wo alle drauf saßen, der aber noch keine Früchte trug, nicht? Der war noch nicht zum Blühen gebracht, aber der haben sie gesagt, absägen können wir den erstmal nicht, schauen wir erstmal, ob wir die unter Kontrolle kriegen. Und dann haben sie Folgendes gemacht. Einmal, muss ich auch sagen, das heißt immer, der Adolf hat das Wirtschaftswunder zum Laufen gebracht. Der Adolf hat die Autobahn gebaut, der Adolf hat dies, der Adolf hat jenes. Wenn wir uns das Schrifttum Hitlers anschauen, finden wir eine ganze Menge. Das meiste, was wir, Schrifttum gibt es ja eigentlich nur Mein Kampf. Und das, was er in Mein Kampf geschrieben hatte, hat er 1922, 23 geschrieben, zu einer Zeit, wo er überhaupt nicht davon träumen konnte, einmal die Regierungsgewalt zu übernehmen. Das war alles so theoretisch. Und dann, wie sie die Regierungsgewalt übernommen hatten, ist viel Zeit vergangen. Und dann war plötzlich Realpolitik gefragt. Dann musste man Realpolitik machen. Und die war plötzlich ganz anders. Und wenn wir uns anschauen, was Hitler geschrieben hat, und wenn wir uns alle seine Reden und seine Äußerungen vorbeiziehen lassen und untersuchen, dann werden wir zwar solche Sprüche und Parolen, die wir von unseren Parteien auch hören können, immer nur Parole, Arbeit und Brot für jeden, Arbeitsplätze, Arbeitsplätze, Vollbeschäftigung, Arbeitsplätze, wie ein Mantra vor sich hergetragen, das haben sie vor ihm gemacht, wir machen heute unsere wieder. Und keiner erklärt, wie er das denn eigentlich machen will. Also es war nicht der Adolf Hitler, der diese grandiose Idee zur Umgestaltung der deutschen Wirtschaft hatte. Es waren andere. Einmal, wie soll ich sagen, man traut sich ja kaum zu sagen, sein Vorteil, aber sein, wie soll ich mal sagen, sein Instinkt hat ihm immer geraten, immer gezeigt, wer ihm einen guten Vorschlag macht. Da gehört ja auch was dazu. Wenn ich selber keine Ideen habe, auch klug genug bin, erkennen zu können, wenn mir einer was Gutes vorträgt. Und dann sage, gut, das machen wir, das hast du jetzt gut gesagt. Das machen wir jetzt so. Und das konnten sie dann einfach. Und dann hat man erstmal auch die ganze finanzielle Situation in den Griff gebracht. Wir hatten ja nichts mehr. Der Adolf hat ja auch mal in einer Rundfunkrede gesagt, die Engländer verlangen von uns, die Alliierten oder Entente verlangen von uns, dass wir unsere